Abschnitte 7 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 31. Kapitel. Worin Oliver und seiner Gönnerinnen Glück eine plötzliche Störung erleidet. Der Frühling schwand rasch dahin und der Sommer kam und war alles umher schön gewesen im Lenz, so blühete und glänzte es nun in vollster, üppigster Pracht. Die Bäume streckten ihre Arme über den durstigen Boden aus, verwandelten offene und nackte Stellen in düstere, heimliche Plätzchen, und wie köstlich ließen sich aus ihrem stillen, hehren Schatten die sonnigen Felder beschauen. Die Erde hatte sich mit ihrem glanzvoll grünsten Mantel geschmückt und Millionen Blüten durchdufteten die Luft. Alles grünte, blühte, strahlte von Lust und bedeutete Freude. Das ruhige Leben in Mrs. Maylies Landhäuschen hatte seinen Fortgang und heiter und froh genossen die Bewohner der schönen Zeit. Oliver war gesund und kräftig geworden, ohne dass, wie es sonst wohl der Fall ist, eine Änderung in seinen Gefühlen oder seinem Benehmen eingetreten wäre. Er war fortwährend derselbe sanfte, zärtliche, liebe, eifrige Knabe, der er gewesen, als unter Krankheit und Schmerz seine Kräfte geschwunden waren und seine Schwäche ihn auch bei den kleinsten Wünschen und Bedürfnissen von seinen Pflegerinnen abhängig gemacht hatte. Einst an einem schönen Abende machte er mit Mrs. Maylie und Rosa einen ungewöhnlich langen Spaziergang. Es war sehr heiß gewesen, doch kühlte jetzt ein linder Wind die Luft und am Himmel glänzte der volle Mond. Rosa war sehr munter und wohlgemut, sie gingen unter fröhlichem Gespräche weiter, als sie zu tun pflegten, Mrs. Maylie empfand endlich Ermüdung und sie kehrten langsamer nach Hause zurück. Rosa legte nur ihren Hut ab, setzte sich wie gewöhnlich an das Piano, schlug einige Akkorde an, ging zu einer langsam feierlichen Weise über und fing, während sie dieselbe spielte, zu schluchzen an. »Was weinst du, liebes Kind?« fragte Mrs. Maylie. Allein Rosa antwortete nicht und spielte nur ein wenig rascher, als wenn sie aus einem schmerzlichen Sinnen aufgeweckt worden wäre. »Liebes Kind, was ist dir?« fragte Mrs. Maylie, hastig aufstehend und sich über sie beugend. »Dein Gesicht ist in Tränen gebadet. Was betrübt dich denn, bestes Kind?« »Nichts, Tante, nichts«, erwiderte Rosa. »Ich weiß selbst nicht, wie mir ist. Ich kann es nicht beschreiben. Ich fühle mich so matt, so...« »Du bist doch nicht krank, Rose«, fiel Mrs. Maylie ein. »Oh, nein, nein«, sagte die junge Dame schaudernd, als wenn sie plötzlich von einem Fieberfroste geschüttelt würde. »Mir wird wenigstens sogleich wieder besser sein. Verschließ das Fenster, Oliver.« Oliver eilte, ihr Geheiß zu erfüllen, sie zwang sich, heiter zu scheinen und spielte eine muntere Weise, allein die Hände fielen ihr kraftlos in den Schoß. Sie stand auf, sank auf das Sofa nieder, bedeckte ihr Antlitz und ließ den Tränen freien Lauf, die sie nicht mehr zu unterdrücken vermochte. »Mein liebes Kind«, rief Mrs. Maylie sie an die Brust drückend aus, »ich habe dich ja noch nie so gesehen.« »Ich beunruhige sie nur sehr ungern«, erwiderte Rosa, »kann aber trotz aller Mühe dies Weinen nicht unterdrücken. Ich fürchte, dass ich doch krank bin, Tante.« Sie war es in der Tat, denn als Licht gebracht wurde, gewahrten alle, dass sich ihre Farbe in der kurzen Zeit seit der Rückkehr von dem Spaziergange in Marmorblässe verwandelt hatte. Ihr Antlitz hatte nichts von seiner Schöne verloren, und doch war in ihren Zügen eine Wandlung vorgegangen, und es lag ein Ausdruck der Unruhe und Abspannung darin, den sie noch niemals gezeigt hatten. Nach Verlauf einer Minute waren ihre Wangen wieder von Purpurröte übergossen, ihre sanften blauen Augen bekamen einen stechenden, unheimlichen Blick, und auch dies verschwand bald wieder gleich einem vorüberziehenden Wölkchen, und die Leichenblässe kehrte zurück. Oliver, der die alte Dame genau beobachtet hatte, bemerkte, dass sie große Unruhe empfand, wie es in Wahrheit bei ihm selber der Fall war. Da sie sich indes offenbar den Anschein zu geben suchte, als wenn sie die Sache leicht nähme, so tat er dasselbe, was bei Rosa eine günstige Wirkung hervorzubringen schien. Denn als sie auf Zureden ihrer Tante zu Bette ging, sah sie wieder wohler aus, versicherte es zu sein und fügte hinzu, sie wäre überzeugt, dass sie am anderen Morgen gesund und munter wie sonst erwachen würde. »Ich hoffe, Ma'am«, sagte Oliver, als Mrs. Maley zurückkehrte, »dass Miss Rosa nicht ernstlich krank werden wird. Sie sah heute Abend unwohl genug aus, doch...« Die alte Dame winkte ihm, nicht fortzufahren, setzte sich, stützte schweigend den Kopf auf die Hand und sagte endlich mit bebender Stimme, »Ich will es auch hoffen, Oliver. Ich habe einige Jahre sehr glücklich, vielleicht zu glücklich mit ihr verlebt, und es könnte Zeit sein, dass mir wieder ein Unglück begegnet. Ich hoffe indes nicht dieses.« »Was für ein Unglück, Ma'am?« fragte Oliver. »Ich meine den schweren Schlag«, antwortete die alte Dame fast tonlos, »das liebe Mädchen zu verlieren, das lange schon meine Freude und mein Trost gewesen ist.« »Das verhüte Gott«, rief Oliver hastig aus. »Ich sage Ja und Amen dazu, mein Kind«, fiel die alte Dame die Hände ringend ein. »Sie brauchen sicher so etwas Schreckliches nicht zu fürchten«, fuhr Oliver fort. »Miss Maley war ja vor 2 Stunden vollkommen wohl.« »Und jetzt ist sie sehr unwohl«, versetzte Mrs. Maley, »und wird ohne Zweifel noch kränker werden. Oh, meine liebe, liebe Rose, was sollte ich anfangen ohne sie?« Sie wurde so sehr und so schmerzlich bewegt, dass Oliver seine eigene Herzensangst unterdrückend sich bemühte, sie zu beruhigen, und sie dringend bat, um der lieben jungen Dame selbst willen gefasster zu sein. »Bedenken Sie doch nur, Ma'am«, sagte er, gewaltsam die Tränen zurückdrängend, die ihm in die Augen schossen, »wie jung und wie gut sie ist und wie sie alles um sich her erfreut. Ich weiß es ganz gewiss, dass sie um ihrer selbst und um ihret und unser aller Willen, die sie so froh und glücklich macht, nicht sterben wird. Nein, nein, Gott lässt sie nimmermehr schon jetzt sterben.« »Ach, du sprichst und denkst wie ein Kind, mein guter Oliver«, sagte Mrs. Maley, ihm die Hand auf den Kopf legend. »Und irrst, so natürlich es sein mag, was du sagst. Indes hast du mich an meine Pflicht erinnert. Ich hatte ihrer auf einen Augenblick vergessen, Oliver, und hoffe, Verzeihung zu finden, denn ich bin alt und habe genug gesehen von Krankheiten und vom Tode, um den Schmerz zu kennen, den sie den Hinterbleibenden zufügen. Auch besitze ich genug Erfahrung, um zu wissen, dass es nicht immer die Jüngsten und Besten sind, die den sie Liebenden erhalten werden. Was uns jedoch eher trösten als bekümmern sollte, denn der Himmel ist weise und gütig, und Erfahrungen solcher Art lehren uns eindringlich, dass es eine noch schönere Welt gibt als diese und dass wir bald hinübergehen zu ihr. Gottes Wille geschehe. Doch liebe ich sie, und er allein weiß es, wie sehr, wie sehr.« Oliver war verwundert, dass Mrs. Maley, sobald sie diese Worte gesprochen, ihren Klagen plötzlich Einhalt tat, sich hoch emporrichtete und vollkommen ruhig und gefasst erschien. Er war noch mehr erstaunt, als er bemerkte, dass sie sich in ihrer Festigkeit gleich bei allem Sorgen und Wachen besonnen und gesammelt blieb und jede ihrer Pflichten dem Anscheine nach sogar mit Heiterkeit übte. Doch er war jung und wusste noch nicht, welch großen Tuns und Duldens starke Seelen unter schwierigen und entmutigenden Umständen fähig sind, und wie hätte er es wissen sollen, da sich die Starken selbst ihrer Kraft nur selten bewusst sind. Es folgte eine angstvolle Nacht, und als der Morgen kam, waren Mrs. Maylies Vorhersagungen nur zu wahr geworden. Rosa lag im ersten Stadium eines heftigen und gefahrdrohenden Fiebers. »Wir müssen tätig sein, Oliver, und dürfen uns nicht einem nutzlosen Schmerze überlassen«, sagte Mrs. Maylie, den Finger auf den Mund legend und ihm fest in das Gesicht blickend. »Dieses Schreiben muss so eilig als irgend möglich Mr. Losburn zugeschickt werden. Du sollst es nach dem Flecken tragen, der auf dem Fußwege nur 4 Meilen entfernt ist. Von dort soll ein reitender Expresserbote nach Jersey abgehen. Der Gastwirt besorgt ihn, und ich weiß, dass du den Auftrag pünktlich ausrichten wirst.« Oliver konnte nicht antworten, allein seine Mienen verkündigten, dass er vor Begierde brannte, sich sogleich auf den Weg zu begeben. »Hier ist noch ein Schreiben«, fuhr Mrs. Maylie nachsinnend fort, »allein ich weiß kaum, ob ich es sogleich abschicken oder abwarten soll, wie es mit Roses Befinden wird. Ich möchte es lieber zurückhalten, bis ich das Schlimmste fürchten müsste.« »Soll er auch nach Jersey, Ma'am?« fragte Oliver ungeduldig, seinen Auftrag auszurichten und die zitternde Hand nach dem Briefe ausstreckend. »Nein«, erwiderte die alte Dame. Sie gab ihn jedoch dem Knaben, da sie in Gedanken verloren war, und Oliver sah, dass er an Harry Maylie Esquire und nach dem Landsitze eines Lords, dessen Namen er noch nicht gehört hatte, adressiert war. »Soll er fort, Ma'am?« fragte Oliver ungeduldig. »Nein, ich will bis morgen warten«, sagte die alte Dame, ließ sich das Schreiben zurückgeben, reichte Oliver ihre Börse, und er eilte hinaus, um in kürzester Frist nach dem Marktflecken zu gelangen, in welchem er staubbedeckt ankam. Er hatte bald das Gasthaus zum Georg gefunden und wendete sich an einen Postillon, der ihn an den Hausknecht verwies, von welchem er wiederum an den Wirt verwiesen wurde, der bedächtig zu lesen und dann zu schreiben und Befehle zu erteilen anfing, worüber manche Minute verging. Oliver hätte selbst auf das Pferd springen und davon galoppieren mögen, doch endlich sprengte ein Berittener des Wirts die Straße hinunter und war nach wenigen Augenblicken verschwunden. Oliver, der vor der Tür gestanden hatte, ging mit leichterem Herzen über den Hof des Gasthauses, um eiligst heimzukehren. Als er um die Ecke eines Stallgebäudes bog, rannte er gegen einen großen, in einen Mantel eingehüllten Mann an, der eben aus der Tür des Gasthauses getreten sein musste. »Ha, zum Teufel, was ist das?« rief der Mann zurückprellend und die Blicke auf Oliver heftend. »Ich bitte um Vergebung, Sir«, sagte Oliver, »ich hatte große Eile und sah sie nicht kommen.« »Alle Teufel«, murmelte der Mann vor sich hin, den Knaben mit seinen großen schwarzen Augen anstarrend. »Wer hätte sich's denken können, und wenn man ihn zu Staub zerriebe, er würde aus einem marmornen Sarge wieder aufstehen und mir in den Weg treten.« »Es tut mir leid, Sir«, stotterte Oliver verwirrt, »ich hoffe, dass ich Ihnen keinen Schaden getan habe.« »Dass seine Knochen verfaulen«, murmelte der finstere Mann durch die verbissenen Zähne. »Dass ich nur den Mut gehabt, das Wort zu sprechen, so hätte mich eine einzige Nacht von ihm befreien können. Fluch über dein Haupt und die Pest in deinen Leib, du Höllenbrand! Was hast du hier zu schaffen?« Er hob drohend die Faust empor, knirschte mit den Zähnen und trat einen Schritt vor, als wenn er Oliver einen Schlag versetzen wollte, stürzte aber plötzlich zu Boden und wand und krümmte sich, während ihm dicker Schaum vor dem Munde stand. Oliver schaute dem Wahnwitzigen, denn ein solcher schien ihm der schreckliche Mann zu sein, ein paar Augenblicke zu, lief darauf in das Haus, um Beistand zu holen, verlor sodann keine Zeit mehr und eilte nach Hause zurück, mit großer Verwunderung und nicht ohne Bangigkeit an das seltsame Benehmen des Unbekannten zurückdenkend. Er verlor den ganzen Vorfall jedoch bald aus dem Gedächtnisse, denn als er in Mrs. Maylies Wohnung wieder angelangt war, hörte und sah er genug, was seinen Gedanken eine ganz andere Richtung gab. Rosas Zustand hatte sich sehr verschlimmert und noch vor Mitternacht lag sie in Fieberphantasien. Der Wundarzt aus dem Dorfe hatte Mrs. Maylie erklärt, dass die Krankheit ihrer Nichte eine sehr beunruhigende Wendung genommen hätte, und zwar in dem Maße, dass ihre Wiederherstellung einem Wunder gleichkommen würde. Wie oft sprang Oliver aus seinem Bette in der Schreckensnacht, um an die Treppe zu schleichen und zu horchen, was in dem Krankenzimmer vorgehen möchte. Er bebte fast fortwährend an allen Gliedern und kalte Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn, wenn ihm irgendein Geräusch zu verkünden deuchte, dass das Schlimmste eingetreten wäre. Er hatte nie so inbrünstig zum Himmel gefleht, als er in dieser Nacht um die Erhaltung des teuren Lebens seiner holden am Rande des Grabes schwebenden Freundin betete. Die Ungewissheit, die schreckliche, ängstigende Ungewissheit, wenn wir untätig daneben stehen, während die Waagschale eines Heißgeliebten zwischen Tod und Leben schwankt, die folternden Gedanken, welche dann auf das Gemüt einstürmen, das Herz zu rascheren, heftigen Schlägen treiben, den Atem stocken machen, die düstern Bilder, welche sie heraufbeschwören, der verzweifelte Herzensdrang, etwas zu tun zur Linderung von Schmerzen, die wir nicht lindern können, zur Entfernung einer Gefahr, die wir nicht zu entfernen vermögen, und die tiefe, traurige Niedergeschlagenheit, welche uns dann bei dem Bewusstsein unserer Ohnmacht ergreift. Welche Qualen lassen sich diesen vergleichen? Durch welche Erwägungen oder Anstrengungen könnten wir sie uns in der Fieberhitze der Aufregung in unserer tiefsten Not erleichtern? Der Morgen kam und das Häuschen war stumm und still. Man flüsterte nur, von Zeit zu Zeit ließen sich angstvolle Gesichter an der Tür blicken und Frauen und Kinder gingen weinend wieder fort. Den ganzen langen Tag und noch Stunden, nachdem es dunkel geworden war, ging Oliver leise im Garten auf und ab, die Augen fortwährend hinauf nach dem Zimmer der Kranken gewendet und schaudernd beim Anblick des verdunkelten Fensters, das ihm aussah, als wenn drinnen der Tod lauernd ausgestreckt läge. Zu einer späten Abendstunde traf Mr. Losburn ein. »Es ist hart«, sagte der weichherzige Doktor sich abwendend. »Es ist hart, so jung, so heiß geliebt von so vielen, doch aber ist nur wenig Hoffnung.« An einem abermaligen Morgen strahlte die Sonne hell, so hell und heiter, als wenn sie auf kein Leiden, keine Sorge herabblickte, und indem die Blumen sie umblühten und Leben, Gesundheit und Töne der Freude und lachende Gegenstände sie rings umgaben, siechte die junge und schöne Dulderin dem Grabe entgegen. Oliver schlich hinaus in den stillen Friedhof, setzte sich auf einen der kleinen grünen Hügel und weinte um sie in der Stille und Einsamkeit. Der Tag war ein so köstlicher Sommertag, die sonnige Landschaft so heiter und glänzend, die Vögel sangen und hüpften so munter in den Zweigen oder schwangen sich so lebensfroh in die Lüfte empor, alles schien so laut aufzufordern zur Freude und Lust, dass sie dem Knaben, als er die schmerzenden Augen aufschlug, unbewusst der Gedanke aufdrängte, dies sei keine Zeit für den Tod und Rosa könne nimmermehr sterben, während so viele weit geringere Wesen so froh und munter wären. und die Gräber wären für den kalten, freudlosen Winter, nicht für die sonnige, duftige, lustweckende und gebende Sommerzeit. Fast hätte ihm gedeucht, die Leichentücher wären für die Alten und Abgelebten und mitnichten bestimmt, die jungen und schönen Gestalten mit ihrer grausigen Nacht zu bedecken. Ein Geläut der Kirchglocke unterbrach gar barsch seine kindlichen Gedanken. Es wurde zu den Begräbnisgebeten geläutet. Ein ländliches Leichengefolge schritt durch das Tor herein. Die Leidtragenden hatten sich mit weißen Schleifen geschmückt. Sie begruben einen Jüngling. Sie standen mit entblößten Häuptern am Grabe und in ihrer Mitte kniete eine weinende Mutter. Aber die Sonne schien hell und die Vögel zwitscherten und hüpften in den Zweigen fort und fort. Oliver kehrte nach Hause zurück, gedenkend der vielfachen Gütebeweise, die er von der jungen Dame empfangen und mit dem Wunsche, dass die Zeit noch einmal kommen möchte, wo er imstande wäre, ihr ohne Aufhören zu zeigen, wie dankbar und liebevoll gesinnt er gegen sie war. Er hatte sich nichts vorzuwerfen, denn er war eifrig in ihrem Dienste gewesen, und doch musste er an 10 und wieder 10 Fälle denken, in welchen er meinte, nicht eifrig genug gewesen zu sein. Wohl sollten wir sorgfältig über unser Benehmen gegen die, mit denen unsere Lebensbahn uns zusammenführt, wachen und so viel Liebe als möglich hineinlegen, denn jeglichen Todesfall begleitet eine Schar von Gedanken an so viel Versäumtes, so wenig Getanes, an so viel Vergessenes und an noch viel mehr, was hätte besser getan oder wieder gut gemacht werden können, dass die Erinnerungen dieser Art zu den allerbittersten gehören, die uns quälen können. Keine Reue ist so schmerzlich als die vergebliche, und wollen wir uns ihre Peinigungen ersparen, so lasst uns bei Zeiten des allen gedenken. Wie Oliver zu Hause angelangt war, fand er Mrs. Maylie im kleinen Wohnzimmer. Sein Herz zagte in ihm bei ihrem Erblicken, denn sie hatte das Bett ihrer Nichte noch keine Minute verlassen, und er zitterte zu denken, welche Veranlassung sie von demselben verscheucht haben könnte. Er vernahm, dass die Patientin in einen festen Schlummer verfallen sei, aus welchem sie erwachen würde zur Genesung und zum Leben, oder um ihren Lieben das letzte Lebewohl zu sagen und von dieser Welt zu scheiden. Sie saßen stundenlang horchend und zu reden sich fürchtend beieinander. Das Mahl wurde unangerührt wieder hinausgetragen, ihre Blicke hingen an der Pracht der untergehenden Sonne, doch waren ihre Gedanken bei einem anderen Gegenstande. Ihr gespanntes Ohr vernahm den Schall herannahender Fußtritte, und sie eilten zugleich nach der Tür, als Losberne eintrat. »Was haben Sie von Rose zu melden?« rief ihm die alte Dame entgegen. »Sagen Sie es sogleich, ich kann alles, nur keine Ungewissheit ertragen. In des Himmels Namen reden Sie. Ist sie tot? Ist sie tot?« »Nein«, entgegnete der Doktor äußerst bewegt, »so wahr er gütig und barmherzig ist, wird sie leben, um uns alle noch lange Jahre zu beglücken.« Die alte Dame fiel auf die Knie nieder und mühete sich, die Hände zu falten. Allein ihre Kraft, die sie so lange aufrecht erhalten hatte, floh mit dem ersten Dankesseufzen, das sie zum Himmel emporsendete, und sie sank zurück in die Arme des herbeieilenden Doktors. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. August 2024.